بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لبابولا لما خلنا إن شاء الله عيتو فيتاميت بدع المساجد وأحكامها das ist die vierte glaube ich Teil und auch inshallah auch letzte. Wir haben auch letzte Woche über die Sachen, die nicht in Ordnung, was auch in Moschee sind. Wir haben gesagt, قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يباها الناس بمساجدهم. Das heißt, kommt jemand und der sagt, unsere Moschee ist besser als eure Moschee. Aber nicht mit Wissen oder nicht richtig nach Sunna ist, aber nur, dass er richtig schön ist, schön aussieht, mit Lampen, mit Farben und so weiter. وهذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Warum? Weil das alles nur mit Israf zu tun hat. إن المبدرين كما قال الله عز وجل إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين. Ja, warum brauchen wir solche Sachen? Warum brauchen wir ein Minbar, der von 4 Meter hoch ist? Für was? Brauchen wir das nicht? Alam yati aw alam yathbut an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam annahu kana kadhalika ladayhi minbarun min 3 darajat. 3 Stufen hat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sein Minbar gehabt. Sind wir besser als Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi nicht. Sind wir auch besser als As-Sahaba? Wallahi nicht. Warum folgen wir nicht Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Warum? Weil auch, wir haben gesagt, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der sagt ein Hadith und der macht das nur mit, manchmal nur mit Zeichen. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilu al-yatim kahatayn. Ana wa kafilu al-yatim kahatayni. Der ist auf dem Minbar und der zeigt uns so. Das heißt, wenn jemand oben ist und der macht so, wie kannst du ihn sehen? Ja? Und gibt es auch Minbar mit einer Kubba? Eine Kuppe. Für was brauchen wir das? Oder auch mit einem Vorhang. Das heißt, nur ein Minbar kostet uns 2.000-3.000 Euro. Für was? Und wir haben gesagt, dass auch ein Minbar, er macht auch die Reihen kaputt. Oder? Wenn das richtig lang ist. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. Deshalb, die Sachen, was wir in Moscheen heutzutage sehen, ist es richtig weit, weit von Sunnah رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aber was wichtig ist, finden wir nicht. Wissen, lernen, finden wir das nicht. Wo haben die Sahaba ihre Religion gelernt? In Moscheen. Oder? Nicht auf der Straße. Heutzutage, wenn du das sagst, dann bist du streng. لكننا نقول أن بيتنا هو بيت الله عز وجل. وأننا ضيوف الرحمن. Solange du in Moschee bist, du bist ein Besucher von Allah Azza wa Jal. أنت ضيف عند الله Azza wa Jal. musst du auch stolz drauf auch sein. Und wir haben auch gesagt, es gibt auch ein Hadith, qala fihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam hadithun sahahu al-Albani rahimahullah fi sahih al-Jami'. Jemand, der nur extra in einen Vortrag gekommen ist, damit er etwas lernt, oder jemand, der kommt, damit er nur die Brüder beibringt, faqad hajja hajjatan kamila. Du hast eine Belohnung von was? Ein Hajja. Gleich nach dem Vortrag, du sagst, Alhamdulillah, ich habe ein Hajja gemacht. Ich meine nicht, dass du sagst, Alhamdulillah, jetzt habe ich 3000 Euro gespart. Nein, Belohnung kriegst du. Die Belohnung kriegst du, subhanallah. Aber Pflicht musst du machen, Achi. Pflicht musst du machen. Okay. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. In dieser Zeit ist schon gekommen. Du kommst in eine Moschee und du weißt nicht, ob du in Moschee bist oder in Museum bist. Oder? Manchmal du kommst in eine Moschee rein, du kriegst nicht diese Khushu', diese Demut. Du sagst, Subhanallah, ich komme rein. Du hast zu Hause Barcelona gegen Real Madrid gelassen. Auch in der Moschee kommst du auch, findest du auch Fernsehen, Barcelona und Real Madrid. Für was brauchen wir auch ein Fernsehen in der Moschee? Für was? Oder muss man haben? Brauchen wir auch nicht, Subhanallah. Sogar auch gibt es manche Länder heutzutage auch, die machen Fernsehen an zwischen Maghrib und Isha. Zwischen Maghrib und Isha, die machen Fernsehen an in der Moschee. Und irgendwann kann sein, dass du nur kommst in die Moschee rein, um Khutba zu hören. Wir werden einfach nur auch Fernsehen anmachen, hörst du auch Khutba live. Das war's. Alles, was wir heute sagen, Subhanallah Khaliq, erleben, رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تتخذ المساجد طرقات. Das heißt, es wird nicht die Stunde kommen, erst wenn du merkst oder wenn du siehst, dass die Moschee genau wie die Straßen. Kommt ein Bruder zum Beispiel rein, holt nur etwas und dann kommt er wieder raus, ohne zwei Rakat zu machen. Oder kommt er einfach, um etwas zu erledigen und dann wieder raus? Oder kommt er von hier rein und von dort raus? Das war's. هذا نشاهد سبحانه يسوع الطاقة. Warum? لأن الرسول صلى الله عليه وسلم hat uns das gesagt. Hat uns das gesagt. Inshallah machen wir weiter. Und wir haben auch gesagt, diese Sachen, was wir auch heutzutage auch sehen, dass hier Name von Allah Azza wa Jal und hier Name von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist auch nicht erlaubt. Wie kann das sein, dass du hier schreibst Allah und hier Muhammad? Damit nicht auch Leute denken, das ist gleich. Kann nie sein, dass Allah Azza wa Jal wie Muhammad sallallahu alaihi wa sallam heutzutage gibt, oder? Sondern auch nicht nur Allah Azza wa Jal und Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Abu Bakr, Uthman, Ali und ganze. Wir lieben die Sahaba alle, denn Hubb al-Sahaba min al-Iman. Hubb al-Sahaba min al-Iman. Aber solche Sachen dürfen wir nicht einfach nur nicht machen. Okay? Nächster Punkt ist Wadu al-I'lanat al-Tijariya. Manchmal in Moschee drin findest du auch ein Plakat für eine Werbung, für eine Firma oder sogar auch für eine Bank. Eine Moschee. Das dürfen wir auch nicht machen. لأن المساجد ما عملت إلا لعبادة الله عز وجل. المساجد extra nur, damit wir dort reinkommen, um Allah anzubeten. Nicht um Tijara zu machen oder Werbung und auch also zu kleben und so weiter. Das dürfen wir auch nicht machen. Es gibt auch in manchen Moscheen auch, da hörst du, Al-Imam sagt Allahu Akbar und dann Al-Mu'adzin hinter ihm sagt auch Allahu Akbar. هذا كذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Warum? Weil Al-Hikma, dass jeder hört. Und wenn Al-Imam sagt, Allahu Akbar, jeder hört mit dieser Lautsprecher. Für was brauchen wir jemand anderen, der nochmal das sagt? هذا كذلك لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Solange Al-Imam sagt, Allahu Akbar, jeder von uns hört, was er sagt. Außer wenn muss ist. Wenn das richtig muss ist, dann in diesem Fall ist es erlaubt. Aber wenn das, wenn in allen Räumen oder ganzen Moschee man hört, dass Imam gesagt hat, Allahu Akbar, reicht. Haben auch gesagt, gibt es auch in manchen Moschee, Al-Imam ist hier und dort ist Al-Mu'adhin. Hat extra Räumchen. Hier ist Al-Imam und da sagt Allahu Akbar und dort ist Mu'adhin von dort, sagt Allahu Akbar, wa sami Allahu wa hamidahu. Wo ist er? Von wo redet er? Machst du? Da ist der Bruder. Das ist auch nicht, hat auch das nicht mit Sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und dann sagen wir, warum sind wir richtig kaputt gegangen? Weil wir nicht Sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah azza wa jalla qalana wa in tuti'uhu tahtadu. Wa in tuti'uhu. Das heißt, diese Rechtsleitung, wann bekommen wir diese Rechtsleitung? Nur unter einer Bedingung, wenn wir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam richtig folgen. Nächste ist Istikhdam Adawat al-Masajid. Manchmal ein Lautsprecher von Moschee, da kommt ein anderer Bruder und nimmt das zu einer Hochzeit. Und kann sein, diese Hochzeit gibt es nur Musik und alles. Und dann wieder in Moschee. Das dürfen wir auch nicht machen. Er sagt, ja, das ist nur Khair. Ich bin immer hilfsbereit. Ja, bei so Sachen ist hilfsbereit, dass du Sachen von Moschee nimmst und dann in eine Katastrophe Hochzeit und du sagst, ja, وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هذا إثم ما فعلته فهو إثم من darf das nicht machen. Wenn das ein Lautsprecher von Moschee gehört, dann muss hier bleiben. Nicht, dass du nimmst und dann machst du einen Geburtstag oder ein Party oder so und du sagst ja, تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Das dürfen wir auch. Oder manchmal kommt Bruder und nimmt einen Mushaf, einen Koran oder ein Buch und steht drauf, waqfun lil masjid. Waqfun lil masjid. Das heißt, dieses Buch muss hier bleiben. Keiner darf mitnehmen. Kann sein, dass du hast eine kleine Khizana, kleine Bibliothek heißt das, ja, zu Hause. Aber wenn du guckst, dieses Buch ist von diesem Bruder. Das auch von anderen Bruder. Das von Moschee und das von diesem Bruder und das von meinem Mut und das und das. Das heißt, du hast kein Buch von dir. Alles nur von anderen Brüdern. Das ist auch eine Sache, die mit Amanat zu tun hat. Du leist ein Buch, bleibt bei dir für Ewigkeit. Das dürfen wir auch nicht. Hauptsache die Sachen von Moschee, die müssen in Moschee bleiben. Warum? Kann sein, dass du einfach das mitnimmst und bei dir zu Hause bleibst. Und was schlimm ist, auch wenn du das nicht benutzt. Das heißt, hier dürfen wir nicht. Und kann sein, dass ein Bruder kommt hier und sucht ein Buch und findet und dann kann er lesen, hat was davon. هذا وقف لا يجوز لنا أن نأخذه أو نأخذه معنا. Nächster Punkt. Es gibt auch manche Leute, die im Vorstand sind und kommt ein Bruder, kauft auch so viele Bücher, so viele gute Bücher und dann gibt er zu den Vorstand. Vorstand macht er in einen kleinen Schrank oder eine kleine Bibliothek mit Schlüssel. Die machen einfach zu. Keiner kann das. Keiner nimmt das. Ja. Für was hat dieser Bruder diese Bücher gekauft? Damit alle Brüder, die in der Moschee, das auch benutzt. Oder? Da kommst du rein. Die Bücher sind da. Aber das ist kein Schlüssel. Nur als Dekoration. Und das ist auch nicht gut. Das heißt, Al-Kutub, die Bücher, darf jeder das benutzen. Jeder das darf er. Warum? Weil der Bruder hat extra für diese Sachen auch gekauft. Warum hat diese Bücher gekauft? Damit der Bruder auch das ausnutzen und dann der bekommt auch Ajr, der bekommt auch Belohnungen. Aber wenn du einfach zu einem Vorsitzenden gibst und der macht das im Schrank, Oder kann sein, dass du auch fragst, ja Bruder, ich kann nicht dieses Buch, ja Schlüssel habe ich verloren. Ich habe keinen Schlüssel mehr. Dann musst du diese Gesellen kaputt machen, damit du ein Buch nehmen kannst. Das ist unser Zustand, subhanallah. Das ist unser Zustand. Wir haben auch gesagt, La yujaddu rihalu illa ila thalat. Man darf nicht eine extra Reise in eine Moschee machen. Masjid al-Badawi, Masjid al-Hussein, in Karbala ist, du machst eine extra Reise, um Schirk zu machen oder um eine Bid'ah zu machen. Man darf eine richtige oder eine Reise machen nur für drei Moscheen: Al-Masjid al-Nabawi, Al-Masjid al-Haram und Al-Masjid al-Aqsa. Aber hier gibt es eine Sache, zum Beispiel, wenn es einen Vortrag gibt, da kannst du reisen, Alhamdulillah. Warum? Weil du musst von diesem Vortrag auch etwas ausnutzen. Weil du machst nicht extra einen Reiser, damit du diese Moschee besuchst. Nein, um etwas zu lernen. Das ist kein Problem. Ja, das ist kein Problem. Warum? Es gibt manche Brüder, die sagen, in diesem oder in dieser Moschee ist ein Wali. Wenn du da bist, dann du kriegst ein Nur in dein Gesicht. Du kriegst Dunkelheit. Wenn du eine extra Reise machst, um einen Schirk zu machen, du kriegst Dunkelheit, kein Licht, kein Nur. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام لمكة ومسجد هذا المسجد النبوي ومسجد الأقصى الذي في فلسطين أحل الله أسره. Und auch قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء في الصحيحين لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا مقابر أنبيائهم مساجد verflucht von اليهود und auch Christen, die haben immer extra, wenn ein Prophet von denen gestorben ist, die machen für ihn ein Moschee. Aber Alhamdulillah, bis jetzt alle Gräber, die wir auch sehen oder gesehen haben im Fernsehen, stimmt nicht. Weil die sagen, das Qabr Adam a.s., das Qabr Ayyub, in Syrien gibt es Qabr, Allahu a'lam welche noch, Shu'aib, Yusuf und so weiter. Aber genau wissen wir das nicht. Der einzige Prophet, einzige Grab von einem Prophet, den wir wissen, ist von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sonst niemand. Warum? Weil Allah azza wa jal schützt auch seine Propheten von Schirk. Damit keiner kommt zu einem Grab und Schirk zu machen. Lama al-Rasul sallallahu alaihi hat uns auch gesagt, Allahumma, schau mal, der hat immer ein Dua gesagt, Allahumma la taj'al qabri i'ida. Möge Allah nicht meine Grab i'id, das heißt, jeder kommt zu mir, um mich zu besuchen. Hada kadek lisa min sunnah. Auch wenn du da bist, auch wenn du in seiner Moschee bist, von Sunnah, das ist nur nicht jedes Mal. Ich will jetzt Rasulullah besuchen. Nein. Das im Besuch, du kannst einmal, zweimal, dreimal, ist kein Problem. Aber jeden Tag oder jede gleich Nacht, jedem Gebet, هذا كذلك لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. In Medina, es gibt manche Sachen, manche Leute, die denken, müssen die das auch machen. In Medina gibt es einen Ort, in diesem Ort sind sieben Moscheen. Die sind nebeneinander, in einer Ecke. Sieben. Und die Leute, die in Medina sind, die Leute, die Umrah machen wollen, die denken, ich muss das auch machen. Ich muss auch diese Moscheen auch besuchen. لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل هذا وكذلك الصحابة. Das heißt, was wir in Medina machen, und wenn du auch das machst, kriegst du auch Belohnung. Ein paar Sachen. Dass du Grab von Rasseln besuchst, dass du auch Al-Baqi', die Gräber von Sahaba, diesen Friedhof, auch besuchst, kriegst du auch Belohnung. Und auch Ziyarat Uhud, wo die 70 Sahaba auch dort sind, auch kriegst du auch Belohnung. Oder du gehst in Masjid Quba, erste Moschee im Islam, kriegst du auch Belohnung. Besonders wenn du zu Hause Ghusl machst und dort gehst, zwei Rakaat machen, du kriegst eine Umrah. Eine Umrah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu hada. Hat er sagt, das auch gemacht. Sondern auch kana yamshi marratan wa kana yamshi aw kana yarkabu marra. Manchmal der geht zum Fuß und manchmal der geht auf sein Kamel. Bis dahin ungefähr von Medina 3 Kilometer oder 4 Kilometer ungefähr. Ja. Das alles, was in Medina gibt. Aber diese 7 Moschee muss ich auch also besuchen, muss nicht. Aber wenn du diese I'tiqad, diese Glaube hast, ich muss hadi tusanna bid'atun kama qala al-ulama. Aber nur wenn du neugierig bist und du sagst, ich will nur das sehen, wie die aussehen, ist es kein Problem. Aber das ist nicht, da machst du nicht extra hin und dann machst du jetzt. Es gibt Leute, die machen 2 Rakat hier, 2 Rakat hier, 2 Rakat hier, 2. Das heißt 14 Rakat machen sie. Also, Alhamdulillah. Und die eine heißt Abu Bakr und andere heißt von Umar und andere nebenan auch von Ali. Von Ali findest du kein Sunni. Findest du nur Schiiten. Frauen und Männer sind wie Saat. So. Und kleine Moscheen, also kleiner als diese Moschee. Und dann so. Salat ohne Soße. Ziyad Ghar Hira auch genauso. Diese Ghar, was also in diesem Ghar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat auch Wahi bekommen. Es gibt auch manche Leute, die denken, ich muss hingehen, um 2 Rakaat zu machen. Al-Hadat Abatama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat auch das gemacht? Nein. Schau mal, du brauchst ungefähr, du brauchst 2 Stunden, um dahin anzukommen. Du brauchst 2 Stunden. Aber sag, wenn du nur neugierig bist, dass du nur siehst, wie das aussieht, ist es kein Problem. Aber wenn du diese Glaube hast, du sagst, nein, ich muss bis dahin gehen und dann dort 2 Rakaat machen. Wer hat dir gesagt, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dort 2 Rakaat gemacht hat? Wer hat hier gesagt, dass auch Rasulullah in diesem Ghar gebetet hat? Rasulullah hat nicht dort gebetet. Warum? Weil da war noch nicht, hat Rasulullah noch nicht Gebet bekommen. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in diesem Ghar, der macht nur Ibadat al-Tafkir. Der denkt nur nach. Denkt er nur nach. Kama qala Allah azza wa jal. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار تصيص لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض تصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ديزم غار أهد نش كبيتت أظن الأنبياء كانوا يصلون aber wie wissen wir nicht. Aber es gibt heutzutage Leute, die brauchen, wie gesagt, ungefähr 2 Stunden, um dort anzukommen und dann 2 Rakaat machen und dann sagen Alhamdulillah. Warum? Weil ich weiß nicht, was die, welche Fatwa bekommen haben, Allahu alam. Aber Hauptsache, kann sein, dass du dort bist und sagst, Subhanallah, schau mal, unsere Mutter, die hat fast jeden Tag Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Essen mitgebracht. Und sie war mehr als 50 Jahre alt. Und sie war sogar auch schwanger. Dann in diesem Fall sagt Subhanallah, es ist nicht einfach. 2 Stunden für eine Frau, die mehr als 50 Jahre alt und schwanger ist und so klettert, um Rasulullah das Essen zu geben, da kannst du Gedanken machen. Alhamdulillah, das ist kein Problem. Na. At-tamassuhu bi-mahariib wa-judran. Masajid Arafat. Es gibt auch also ein paar Moscheen neben einem Berg in Arafat, aber die machen das in Yom Arafat, die machen zu. Außerhalb von Yom Arafat, wenn du reinkommst, da findest du, die Wände sind, alle sind voll. Da, also wenn du nur anfassen willst, kannst du nicht anfassen. Warum? Weil jeder macht seine Hand hier, an die Wände. At-Talammus. Für was? Und du sagst eben, Bruder, das ist nur eine Wand. Macht weiter. Subhanallah, Allah subhanallah. Besonders in Kaaba. Kaaba, subhanallah, sharrafa Allah azza wa jal. Al-Kaaba, musharrafa. Und dann, manche Leute, die kleben. Du klopfst bei ihm, mit Weinen, die weint richtig. Sagt, Bruder, ja, ich weiß, mach weiter. Was ist das, Achim? Was ist das? Subhanallah. Und du sagst ihm, Achim, هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sagt ihm, Rasulullah hat das nicht gemacht. Der sagt hier so, ich weiß. Aber warum machst du? Ja, so, ich liebe Rasulullah. Wallahi, wenn du Rasulullah liebst, du machst, was er gemacht hat. Was du jetzt machst, hat Rasulullah nicht gemacht. Warum machst du? Ja, ich weiß, aber ich mache. Subhanallah. Ein Hub, einfach nur, dass du sagst, dass du ihn liebst oder ihn folgst. Wie kannst du beweisen, dass jemand du ihn liebst? Dass du ihm folgst. Das ist der Beweis. Wenn du eine Frau liebst, da gibst du ein Blümchen. Oder nicht? Das zeigt dir, dass ich, mein Schatz, ich liebe dich. Das ist eine, ich meine, eine richtige Frau. Deine einzige eigene Frau. Nicht eigene Frau. Deine einzige Frau, deine Halal-Frau. Du zeigst, dass sie richtig liebt und gibst du ein Blümchen. Aber einfach, dass du sagst, ja, ich liebe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aber deine Taten, was du machst, ist es gegen, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Das ist keine Liebe. In Arafat gibt es gibt eine Moschee, die heißt Masjid Namira, wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gebetet hat, hat Duhr und Asr gebetet. Und dort hat auch diese Khutba auch gemacht, Khutbatu Al-Wada'a, hat dort auch gemacht. Du kannst auch was machen, ist kein Problem, aber nicht die Wände streichen oder so. Das dürfen wir überhaupt nicht machen. Oder At-Tamassuh bi Abwab, manchmal du kommst nur in Moschee und dann findest du Leute, die an die Zaun, die machen Tabarru. Was ist das? Hada. Barakat, das ist kein Barakat. Das ist Halakat, ist das. Das ist Halakat, kein Barakat. At-Tamassuh, dass du ein extra Tuch oder Handtuch mitnimmst. Oder manchmal kriegst du Bestellungen auch. Ein Bruder gibt dir, sagt, bitte nimmst du das mit und dann machst du an die Wand, in Kaaba. Kommt andere Schwestern mit mir auch. Und so weiter. Ich habe einmal euch auch erzählt, in Kaaba, da war eine türkische Frau mit Tasche, Handtasche, erste Unterhose, ganz langsam, habe ich Alhamdulillah gesagt, okay, eine reicht, zweite, dritte, das ist das. وَهَذَا فِي مَجِدِ اللَّهِ الْحَرَامِ سُبْحَانَهُ. Und wenn du etwas sagst, dann sagt ja, er sei streng. Wie kann das sein, dass du solche Sachen machst und du sagst, ich folge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Es gibt auch ein Bid'a, Al-Khuruj min al-Masjid al-Haram oder min al-Masjid al-Nabawi. Heißt Al-Qahqari. Es gibt manche Leute, wenn sie von Umrah oder wenn sie reisen wollen, also das letzte Tag, du machst zum Beispiel Tawaf al-Wada, wenn du in Hajj bist. Tawaf al-Wada, kama qala al-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Letzte Sache, was du machst, wenn du reisen willst, Tawaf al-Wada. Akhiru ahdin, laka bil bayt, an tatufa bihi. Aber gibt es Leute nach diesem Tawaf al-Wada, das Abschied, Tawaf heißt das. Bleibst du nach. Die gehen nicht einfach raus, sondern das ist Kaaba und die geben Kaaba nicht kein Rücken, sondern rückwärts. Heißt das so? Die gehen einfach, du musst so machen und dann wieder weiter. Ja, hast du schon mal gesehen? Nein, warum? Mach ich warum. Die sagen, Keine Ahnung, welche. Allah, ich kann dir nicht sagen. Hauptsache, die machen so, statt einfach nach Hause, die machen so bis an die Tür und dann gehen die weg. هذا كذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت كذلك عن الصحابة هذا أنا أقلش كمعت أبو بقول ما خنبيه ونفشلم إست إيش كان إيم أوخ فخاجن بقول ما خصوص داس ده داس أوخ مخت كاين أعلم شاب نو إني مان جزين ده مخت إيم مخت أوخ بلين فولجن هذا كذلك كما قلت لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التدخين في دورات المياه في المساجد. Es gibt Leute, die rauchen in Moschee, في بيت الله عز وجل. Ich meine nicht nur in Mekka oder in Medina, sogar auch hier in Toilette. Nach, gleich nach dem, oder nicht nur in Toilette reicht, sagen wir auch nach dem Khutbah, nach dem Freitagsgebet, auf der Straße rauchen die. Und was schlimm ist, wenn auch ein Imam das auch macht, gleich nach dem Khutbah Zigaretten ziehen. Das heißt, wenn ich ihn sehe, alles was er sagt, bockt mir nicht durch. Subhanallah. Allah musta'an, Allah musta'an. Warum? Weil es gibt Leute, die sagen immer, dass Rauchen ist haram. Ich ist nicht makruh, sondern haram. Denn Allah Azza wa Jalla قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. المبذرين, Leute, die einfach so brauchen. Geld verbrauchen, für was? Für gar nichts. Für Rauchen. Du bist ein Bruder von wem? Von Shaitan, subhanallah. وقال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا. Das ist auch ein Selbstmord, wenn jemand auch raucht. هذا كذلك موت بطيء ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما لا ضرر ولا ضرار ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب Next is نشد الضالة في المسجد Das heißt jemand der verliert etwas in Moschee Und dann der kommt am Mikrofon und sagt, ja, ich habe das und das verloren. Das dürfen wir auch nicht. Schon mal gehört? قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا Wenn einer von euch, ein Rajul, jemand hört, ينشط ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. Das heißt, wenn du hörst, dass jemand am Mikrofon sagt, ich habe mein Ohr verloren oder ich habe mein Geld verloren in Moschee, dann kannst du ihm laut sagen, La radda Allahu alayk, möge Allah dich das nicht finden. Subhanallah. Aber wenn du das jetzt sagst, wenn du diese Dua auch jetzt sagst, vielleicht du kriegst nicht nur Hausverbot. Von Fenster rausschmeißen. Und du sagst, Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam hat uns das gesagt. Er sagt, ja, ich habe noch nie gehört. Ja, jetzt hast du gehört. Das Rasulullah hat gesagt, wenn du jemand hört, dass er in Moschee sagt, ich habe das und das auch also verloren. Sag ihm einfach eiskalt, sagen, kannst du ihm sagen, La radda Allahu alik. Manchmal auch jetzt, du hast auch Angst, um die Wahrheit zu sagen, dass du kein Hausverbot kriegst. Solange du Wahrheit sagst, du kriegst ein Hausverbot. Das ist jetzt modern geworden. Subhanallah. Allahumma tabbitna ala dinina ya Rabbullahi. Dieser Hadith, La radda Allahu alayk, Hadith rawahu Muslim. Hadith rawahu Muslimun rahimahullah. Andere Hadith auch genauso. La wujidat. Möge Allah diese Sache, was du verloren hast, nicht finden. لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له. Warum haben wir Moschee? Damit wir beten und damit wir sagen, ich habe das und das verloren und so Sachen. Allah sallallahu alaihi wasallam. Zweite Hadith auch genauso. Hadith كذلك رواه مسلم. وقال النووي رحمه الله في هذا الحديث النهي عن نشر الضالة في المسجد ويلحق به ما في معناه في البيع والشراء صحيح هذا كاوفن وضفه كاوفن والإجارة ونحوها من عقود وكراهة وكراهة رفع الصوت في المسجد بس alles wir nicht dürfen kaufen verkaufen über Tijara reden dürfen wir nicht im Moschee nicht das machen. Next ist رفع الصوت في المسجد رفع الصوت die Stimme manchmal gleich nach dem Gebet gleich nach Assalamu alaikum hörst du so viele Lärm so viel laut. Das ist auch ein Beweis, dass wir nicht ganz im Gebet waren. Das ist ein Beweis. Solange jemand, der gleich nach dem Gebet redet, 100% der war nicht im Gebet drin. Hat keine richtige Demut gekriegt. Keine Ruhe gekriegt. Du warst gerade mit Allah, vor Allah, vor Allah. Und gleich, ich bin Holländischer geworden, gleich. Gleich nach dem Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, da hörst du viele Brüder, die reden, das und das, bach, bach, mächtig laut. Kann As-Sahaba, du kannst, ida utimmat as-Salah, yabqawna, jahlisuna, hatta yatalaffat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Die stehen nicht auf, bis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sein Gesicht gibt. هذا من أدب الصحابة ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش einfach السلام عليكم السلام عليكم aufstehen باخ. Das hat auch nicht mit أخلاق zu tun سبحان الله. من الأدب. Man darf normalerweise in einem Hadith man darf nicht aufstehen und weggehen, als wenn Imam sein Gesicht uns gibt. Dann darfst du. Ich habe oft auch gesagt, es gibt manche Imamen gleich nach dem Fard, Allahu Akbar. Bruder, ich muss gehen. Ich muss dein Gesicht sehen auch. Was ich meine. وَهَذَا كَذَلِكَ فَعَالَهُ عُمَرْ إِبْنُ خَطَّابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Lama ra'a, er hat einen Bruder gesehen, هذا عُمَرْ إِبْنُ خَطَّابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, er hat einen Bruder gesehen, gleich nach dem Gebet, nach Pflichtgebet, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, aufgestanden, Ijlis. Setz dich. سحبه عمر للجلوس ورسول الله صلى الله عليه وسلم هاتي زخاخ جيكوكت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكليش فيلت das heißt عمر hat recht was gemacht hat von sunna gleich nach dem التسليم استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام und dann umdrehen besser auf die Seite manchmal hier und manchmal hier manchmal rechts manchmal links und dann richtig sitzen gibt's Dikr nach dem Gebet gibt's Dikr und dann wenn du auch Sunna machen willst da kannst du machen wenn nicht dann besser zu Hause ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة في المسجد wir haben kein einziger Hadith der uns sagt dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in der Moschee Nafila gemacht hat oder gebetet hat. Kein einziger. Lanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, la taj'alu buyutakum maqabir. Macht ihr nicht eure Häuser genau wie Friedhöfe. Warum Friedhöfe? Weil wir nicht im Friedhof beten dürfen. Kann Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gleich, wenn er nach Hause kommt, erste Sache, was er macht, كان was macht er? Hä? Nicht Stock, أخي. Kein Stock. Hä? بماذا يبدأ? Mit was fängt er an? Hä? Mit Siwak. Mit Siwak. سئلت عائشة رضي الله عنها بماذا كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآن إن خوزه كنت قالت رضي الله عنها كان يبدأ بالسواك der macht sie work. Wo ist jetzt diese Sunna? Mit was fangen wir, wenn wir zu Hause sind? Wo ist das Essen, oder? Ich muss hauen, oder? Alhamdulillah, bei manchen Brüdern gibt es immer noch ein bisschen diese Sunna. Aber habt ihr einen Mann, eine Schwester, die mit Siwak ist? Eine Schwester, eine Frau. Ich habe noch nie gesehen. eine Frau, die Siwak macht. Ist das nur extra verboten für Männer oder für alle? قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال. Alles was wir machen, auch gleich auch gültig für Frauen. Aber haben wir einmal eine Schwester, die mit Siwak so macht und auch so macht? Ich habe noch nie gesehen. Sogar auch kann sein, dass du verheiratet bist und du sagst, du ehrlich mich. Obwohl das ist Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Oder? Obwohl das Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ist, sagt, das ist eklig. Das ist eklig. Allahumma sallam. Wa kana, schau mal, nicht nur nach Hause kommt und fängt mit Siwak an, sondern auch nach dem Schlafen mit Siwak. Siwak ist immer dabei. Subhanallah. Warum? Rekat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dauqu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Auch wenn seine Frau küssen will, hat keinen Mundgeruch. Obwohl Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat keinen Mundgeruch. Der beste Mensch, der richtig gerochen hat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kanat Ummu Sulaym radiallahu anha, kanat ta'khudu Ummu Sulaym, die schläft, die macht Mittagsschläfchen bei Ummu Sulaym radiallahu anha. Ummu Anas ibn Malik, der macht bei dieser Frau Mittagsschläfchen und wurde gesagt auch, dass diese Ummu Sulaym ist auch seine Tante. Deshalb dürfte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bei dieser Frau Mittagsschläfchen machen. Was hat sie gemacht, wenn er beim Schlafen ist? Kanat ta'khudu malabisahu. Kleid, und dann macht sie richtig so drücken, damit sein Schweiß rauskommt. Und sie hat Parfüme und sie macht diesen Schweiß von Rasulullah in diesen Duft, was sie hat. Das heißt, sie verstärkt diesen Duft, was sie hat, mit Schweiß von Rasulullah, damit diese noch mehr duftet. Hadith Rawahu Muslim. Subhanallah. Ja? As-Siwak. Ist auch gestorben. Normalerweise ist die Stille von Siwak. Wo ist die Stille von Siwak bei Modo? Wenn du bei Madmada bist. Wenn du bei Madmada hast du auch einmal einen Bruder, der Wudu macht mit Siwak? Diese Sünde gibt es nicht mehr. Ausgestorben. Du machst Wudu und dann du bist bei Madmada. Bei Madmada. Du machst Madmada und mit Siwak. Hakada kana fa'alu Rasulullah. Madmada, Siwak. Wo ist? Kann sein, dass jetzt ein Bruder dies sitzen. Was machst du? Obwohl das Sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was machst du, Bruder? Ja, ich mache Siwak. Warum? Ja, so hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemacht. Deshalb es gibt so viele Sunnah, die richtig ausgestorben sind. Muss man normalerweise selber wie, wenn wir sagen, dass wir nach Salaf sind, nach Sunnah sind, wieder diese Sunnah, inshallah wieder beliebt machen. Raf aus Sauti fil Masjid. Dürfen wir auch nicht, wie gesagt, laut in Moschee sein. Lann al Masjid lahu hurma. Lahu hurma. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, der war, kana mu'takifan. Rasulullah sallam hat auch i'tikaf gemacht. 10 Tage im Ramadan. Und letzte Ramadan, was erlebt hat, 20 Tage, subhanallah. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكاف المشي هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكن في المشي لم يكن يسكن في المسجد sein Wohnung war nicht im Moschee. Das ist auch ein Beweis. Hat immer ein Khayma, ein kleines Zelt in Moschee gemacht und dort geblieben 10 Tage oder 20 Tage in der letzten Ramadan, was erlebt hat. Warum macht das Rasulullah صلى الله عليه وسلم auch اعتكاف? Und du weißt genau, dass er ins Paradies reinkommt. Damit wir lernen von ihm. Und nach Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, unsere Mutter, die haben auch i'tikaf auch gemacht nach seinem Tod. Sallallahu alaihi wa sallam. An Abi Sa'idin Khudri, radiallahu anhu, قال, i'tikaf Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fil masjid, fasami'ahum yajharuna bil qira'a. Hat nur ein paar Sahaba gehört, dass die laut sind beim Qira'a, beim Rezitation. Die lesen Koran, aber laut. Okay, was kann man sagen, wenn jemand nicht Koran rezitiert und der ist richtig laut? Die Sahaba, die lesen Koran, die sind laut. Was kann man sagen, wenn jemand einfach nur redet und babbelt richtig laut, ohne Koran zu rezitieren? Das heißt, noch schlimmer. فَكَشَفَ السَّطَرَ. Das heißt, er hat einen Vorhang gehabt. فَكَشَفَ السَّطَرَ وَقَالَ أَلَا إِنَّكُمْ أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجِنْ رَبَّهُ. Jeder von euch, der macht Dua, der braucht auch Hilfe von Allah Azza wa Jal. فَلَا يُؤْذِيَنَّ. Dürft ihr nicht die anderen Brüder auch stören. فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا لَا يَرْفَعُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ. Darf einer von euch nicht lauter als andere. Das heißt, jeder von euch muss richtig leiser sein, wenn er rezitiert. Damit du nicht anderen stößt. Heutzutage, es gibt manche Moscheen, wenn du reinkommst, da findest du 20 Leute oder 30 Leute mit einer Stimme in Moschee laut rezitieren. Gibt's? Oder manchmal kommst du auch in Moschee, findest du nur eine. Besonders in Yawm al-Jum'ah, bevor Khutbah anfängt. Der rezitiert, هذا كذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dieser Hadith رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. Es gibt ein Hadith, wurde gesagt, dass Rasulullah صلى الله عليه وسلم قال: الكلام في المسجد يأكل الحسنات. Wenn jemand in Moschee redet, seine Hasanat werden gegessen. Das heißt, alle Hasanat, was du machst, solange du in Moschee redest, deine Hasanat werden die weggehen. كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبُ. Das ist genau wie Feuer Holz verbrennt. Und هذا حديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Das ist ein schwacher Hadith. Und schwacher Hadith nehmen wir das nicht. Warum? لأن العبادة توقيفية. لا بد لها من حجة مشروعة من القرآن ومن السنة. لأن ثبت كذلك عن الصحابة أنهم كانوا يتكلمون. الصحابة دام أوخ كغيدت المشي زولان دس نشت لأوت إست إس إس الله إس إس كان بروبليم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يجلس بعد الصبح نختم صبح جبت حتى تشرق الشمس bis die Sonne aufgeht. وَكَانَ يَمُرُّ عَلَى الصَّحَابَ. Die geht vorbei, wo Sahaba sind, und die hört, dass die über Jahiliyyah reden. Und die lächelt. Das ist auch ein Beweis, dass man darf in Moschee auch reden, aber mit Grenze. Nicht laut zu sein. Nicht laut zu sein. Dieser Hadith von das Rasul sallam kann يضحك ويتبسم, der lächelt, wenn er auch die Sahaba hört, dass die auch über Dunya reden. Hayyutun sahihun rawahu muslimun. Inshadu al-shi'r al-manhi anhu fi al-masjid. Al-shi'r, Gedicht. Ist das erlaubt, in Moschee zu sagen? Aber heutzutage, ich sage immer, subhanallah, wenn der Rasul sallam dabei ist, was mit unserer Moschee jetzt passiert ist, oder immer noch, die sagt, subhanallah, wallahi, laqad badaltum wa ghayyartum. Was macht ihr? Das ist kein Gedicht, das ist singen. Das hat er inne. Sogar auch in Moscheen findest du auch manche Leute, die tanzen. Die denken, dass sie in Diskotheken sind oder was. Subhanallah. Die sagen, ja, das ist Hochzeit, das ist kein Problem. Man darf, wie man darf. Al-Masjid lahu hurma. هذا مسجد كان ديسكو. حسان بن ثابت. كيف هي حسان بن ثابت رضي الله عنه؟ ها؟ شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا غاي شعراء قديشت also ديشته في نظافه اللي بان غاي. Die waren richtig bekannt. Einer ist Hassan ibn Thabit, radiyallahu anhu. Der zweite ist Ka'ab ibn Malik, radiyallahu anhu. Der dritte ist Abdullah ibn Rawaha. Das war auch eine Gedichte von Rasulullah. Das heißt, die haben nur Gedicht gemacht und die Kuffar, die Quraysh, die sind kaputt gegangen. Nur mit Wörtern. Subhanallah. Und manchmal, Ka'ab ibn Malik, Bevor ein Ghazwa anfängt, der macht Gedicht. Warum macht er Gedicht? Vor dem Kuffar. Warum? Angst machen. Ja. Sie macht diese Nerven richtig kaputt für die Kuffar. Nur mit Gedicht. Und dann was auf ihm sagt, jetzt Allah, komm. Ka'b ibn Malik hat alles kaputt gemacht, nur mit Gedicht. Und gab es auch ein extra Sahabi, der ist extra nur für Dua. Wenn die Muslime richtig, also nicht Angst haben oder die wissen genau, dass diese Ghazwa richtig gefährlich ist, Rasulullah hat gesagt zu diesem Sahabi, mach deine Aufgabe. Einfach nur Dua. Extra Sahabi. رضي الله عنهم أجمعين والله أخي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن عمر شمال عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد حسان hat gedicht in Moschee gemacht فمر عمر hat ihn gehört und der war ein bisschen traurig عمر بن الخطاب der war ein bisschen sauer und dann حسان ابن ثابت يا عمر والله كنت انشد فيه والله ich habe immer hier in diesem Moschee gedicht gemacht وفيه من هو خير منك und in diesem Moschee war jemand der besser als du ist wer war Rasulullah und hat mir nicht gesagt das heißt hier in diesem Beweis das gedicht in Moschee ist erlaubt solange das nicht mit Dunya zu tun hat es gibt Gedicht islamische Gedicht gibt es. Aber heutzutage, was hört man? Welche Gedicht? Ich war einmal in einer Moschee und da war eine Hochzeit und dann wir haben gewartet, dass ein Vortrag kommt. Und auf einmal, der Imam hat, ich glaube, so 3 oder 4 Blätter rausgenommen und gesagt, Alhamdulillah, jetzt kommt. Über was hat er gemacht? Über marokkanische Tee. Über marokkanische Tee hat einen Vortrag gemacht. Wenn du das trinkst, dann fühlst du gut. Und so Sachen, so Geschichte. Subhanallah. Allah musta'a. Allah über marokkanische Tee. Habe ich mir gesagt, Subhanallah. Das fällt uns auch. Also ganze Wissen haben wir gesammelt. Fällt uns nur Tee, einen Vortrag zu machen. War auch schon hoch genug, reicht. Andere Sache, Al-Na'i fi Mikrofon, Al-Masjid. Al-Na'i heißt, jemand gestorben und sagst du am Mikrofon, jemand ist gestorben. Fulan ibn Fulan schon gestorben. هذا كذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Warum? Weil die Christen, die Juden, die Quraysh haben diese Sachen gemacht. Wenn jemand gestorben ist, kommen die extra in Kirche und die sagen laut: Klaus gestorben, Tina gestorben und so weiter. Und das dürfen wir auch nicht. Aber kommt jetzt eine Frage: Wie kann man diese Belohnung also kriegen, wenn jemand gestorben ist und wollen wir für ihn Salatul Janaza. Erste Frage. Zweite Frage, warum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat auch Nahi gemacht, für wen? Al-Najashi. Kennt ihr Al-Najashi? Radiallahu anhu. Kennt ihr? Al-Najashi, Al-Habashi, Asma'a. Als er gestorben ist, hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salatul Ghaib gemacht. Salatul Janaza, obwohl er in Habasha ist. Rasulullah hat das in Medina gemacht. Lakin Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat ihm gesagt? Handy, SMS? Wer? Jibril alaihi wa sallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yuha ilayhi. Jibril kam zu ihm und hat ihm gesagt, Ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Mustafa, النجاشي صلاة الجنازة ماخن hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auch das gemacht. Das heißt, jetzt, wenn ein Bruder oder eine Schwester gestorben ist, du darfst, alhamdulillah, hier haben die Qiyas, die Gelehrten haben auch Qiyas gemacht, du darfst auch ein SMS auch schicken, damit du auch diese Qiraat auch kriegst. هذا ثبت عن الصحابة والعلماء جوزوه. Es ist kein Problem. Aber dass wir kommen einfach nur in Moschee extra und sagen, der Bruder ist gestorben und das, das dürfen wir nicht. لأن هذا nachmachen für die Kuffar und dürfen wir nicht die Kuffar nachmachen. Gibt es auch, und das erleben wir auch jede Woche, Allahu alam, manchmal gleich nach dem Gebet steht ein Bruder auf und der sagt, ich habe mein Geld verloren, ich brauche Geld, ich bin arm, ich habe das. Kann sein, dass er auch also eine Bescheinigung zeigt. Ich brauche Geld und so weiter. هذا كذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه ما ثبت عنه. Das heißt, besser, wenn ein Bruder etwas braucht, besser, dass er mit Imam redet. Oder besser, dass er mit Vorstand, Fragezeichen, redet. Warum? Wenn du mit Imam redest, dass du Geld brauchst, er kann auch für dich reden. Und kann sein, dass du mehr Geld kriegst. Nicht, dass du einfach an die Tür bleibst und jeder wird auch denken, du machst das sowieso jeden Tag, jedes Mal. Du bist nicht mehr vertrauenswürdig. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم die Leute, die richtig Bid'ah machen, kamen ein paar Brüder, die waren richtig auch von nur von aussehen, dass die richtig arm sind. فَقَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّحَابَ Wer von euch gibt ein bisschen Sadaqa zu den Brüdern? Keine. Obwohl es Sahaba sind, obwohl Rasulullah s.a.w. das gesagt hat. Und dann auf einmal hat ein Sahabi angefangen mit Spenden. Der zweite, dritte und so weiter. فَقَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Das ist diese Hadith Rawahu Muslim. وَهَذَا هُوَ سَبَبُهُ Das ist der Grund, warum Rasulullah s.a.w. gesagt hat, مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا Das heißt, Sunna, Hasana. Obwohl As-Sadaqa ist, gibt es ein Sadaqa, immer gibt es. مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً Warum? Weil Rasulullah hat gemerkt, dass die Sahaba, die wollten nicht spenden. Kann sein, dass auch viele Leute auch kein Geld haben. Aber als einer angefangen hat, hat die anderen richtig motiviert. Und dann haben die Sahaba gespendet. فَقَالَ Rasulullah فَتَبَسَّمْ ضَحِكَ Rasulullah hat richtig gelächelt. فَقَالَ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا Next is طرد الصبيان من المساجد. Viel Moscheen. Solange die Kinder reinkommen, an die Tür gibt es extra einen Mensch, die schickt Leute, die schickt Kinder nach Hause. Dürft ihr nicht in Moschee reinkommen. Das heißt, die sind nächste Generation, das ist die Zukunft. Wenn du also verbetest, dass die Kinder nicht in Moschee reinkommen, irgendwann findest du niemanden hier in dieser Moschee. طرد الصبيان من المساجد. Das ist genau wie auch ein Lehrer hat erzählt, wir waren in einem Ausflug oder so und dann auf einmal da war zwei Frauen, christliche Frauen. Und diese Lehrer mit, also der Lehrer ist Muslim mit vielen Kindern und diese zwei Frauen, die sind Christen. Die haben, subhanallah, diese Christen sind richtig schlau, ja. Die haben Kinder Bonbon gegeben, weißt du, also damit die Bonbon gegeben und so viele Sachen. Und dann wieder unterwegs, da war eine Moschee und dann der Bruder, der wollte einfach Pflichtgebet beten. Dor oder Asr. Reingekommen, der wollte auch Kinder auch mitbringen, in die Moschee reinkommen. Und dann kam ein alter Mann, der hat ihm gesagt, nein, die Kinder hier haben wie ein Gesetz, die für dich in die Moschee reinkommen. Die Kinder, die haben so, bum, bum. Was ist hier? Was ist richtig? Islam oder Christentum? Von Christen haben wir Bonbon gekriegt. Und von Muslimen haben wir Hausverbot gekriegt. Was ist jetzt richtig, subhanallah al-Khaliq? Und das ist jetzt unser Zustand, subhanallah. Viele Moscheen. Solange die hören, dass die Kinder hier sind, die flippen aus. Warum? Weil die denken, dass diese Moschee ist Eigentum von ihm. Und sogar auch, es gibt manche in Vorstände, die möchten auch, wenn du reinkommst, erstens seine Hand küssen und dann reinkommen. Das kommt auch. Das wird auch kommen. Warum? Weil es gibt manche Leute, wenn du reinkommst, die guckt dich richtig böse. Das ist genau, wenn du in sein Haus reinkommst. Hada Baytullah Azza wa Jal. Du bist nur einer von den Muslimen. Das ist nicht dein Eigentum, das ist nicht dein Haus. Hada Baytullah Azza wa Jal. Das heißt, es fällt nur, dass du reinkommst, seine Hand oder seinen Kopf küssen und du sagst ihm, darf ich sitzen? Nein. Okay, Salaam alaikum. Erst wenn er sagt, ja, darfst du sitzen, dann darfst du sitzen. Subhanallah. Fühlt ihr das? Ich fühle diese Sachen. Ich fühle diese Sachen, wenn ich in ein paar Moschee bin. Bei euch, Allah, bei euch kommt, glaube ich, danach. Ja. لا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأطفال mit Kindern كان الرسول صلى الله عليه وسلم auch wenn er auf die Straße ist gibt سلام für die Kinder حتى أن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم hat mir einmal gesagt, ich muss für ihn etwas erledigen. Und dann bin ich rausgegangen, habe ich ein paar Kinder gefunden und dann habe ich mit denen gespielt. Habe ich Rasulullah vergessen, total vergessen, was er mir gesagt hat. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat mir von hier genommen. Ja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, und hast du gemacht? Qala Anas, noch nicht, ja Rasulullah, aber ich gehe jetzt. Und dann der ist gegangen. Der ist nach Hause zu spät gekommen, nach Sulaim, seine Mutter. Und sie hat ihn gefragt, wo warst du? Qal Anas, ja, ich habe für Rasulullah etwas erledigt. Hat ihn gefragt, was hast du für ihn erledigt? Er sagt ihm nicht, ja. Obwohl seine Mutter ist, hat gesagt, das ist ein Geheimnis zwischen mir und Rasulullah. Nach 80 Jahren, Anas ibn Malik, er hat diese Geschichte, was mit Rasulullah passiert ist, zu einem Bruder von ihm, ein Tabi'i, erzählt. Und dann dieser Bruder hat ihm auch gesagt, was war zwischen dir und Rasulullah? Hat ihm gesagt, wenn ich das gesagt hätte zu dir, ich werde auch meine Mutter erstens sagen. Anas ibn Malik, gestorben mit dieser Geheimnis von Rasulullah sallam, so, hat mich ausgesprochen. Und auch in Moschee, dass einmal Rasulullah sallallahu sallam, der war al-Minbar, kana yakhtubu khutbat al-Jumu'ah, den predigt. Auf einmal ra'a al-Hassan wal-Hussein, sein Enkelchen, ja? Hassan wal-Hussein. Im Hadith steht, dass die laufen und die Stolpen. Ne? Die Stolpen. Warum? Weil auch im Hadith steht, dass sie Kamis gehabt haben. Kamis, lange Kleider angehabt. Mada fa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Der hat mit seinem Predigt aufgehört und runtergekommen, hat beide genommen und weiter gepredigt. Wenn du jetzt ein Imam in einer Moschee bist und machst du das, was kriegst du? Belohnung? Ausgebot von altmodisch geworden jetzt. Hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Der ist runtergekommen, hat beiden genommen und weiter gepredigt. Als Sahaba da nicht geschehen, oder warum machst du das, ja Rasulullah? Warum? Weil der ist der beste Lehrer von den Sahaba sallallahu alaihi wasallam. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم المال فتنة والبنون فتنة beide wenn du Geld hast, das ist Fitna und auch Kinder sind auch Fitna. Warum? Weil der in Minbar war, als sie gesehen hat, runtergenommen, weiter gepredigt. Und auch einmal كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود im Sujud und kam seine Enkelchen auch heißt Umama ich glaube heißt Umama Umama bint Abi al-As Umama bint Abi al-As das heißt Umama ist Tochter von seiner Tochter Zainab bint Muhammad sallallahu alaihi wasallam Umama bint Zainab Umama bint Zainab kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi as-sujud und dann diese Enkelchen von ihm auf seinen Kopf gekommen und sagen wie unser Kinder spielt auf einmal auf seinen Rücken وهو في السجود und hinter ihm sind Sahaba radiyallahu anhum فبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم lang warum der wollte nicht diese Enkelchen stören sogar auch Rawi al-Hadid der Sahabi das gesehen hat قال ich habe gedacht dass Rasulullah gestorben ist im Sujud habe so gemacht hat geguckt subhanallah warum weil die Sahaba da haben Sorgen um Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gehabt hat gesagt ja da hat richtig lange Sujud gemacht was ist mit Rasulullah passiert von Sujud und guckt ob noch am Leben ist Faraa diese Enkelchen von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auf seinen Rücken lemma intaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wieder aufgestanden ist qala lahum assalamu alaikum hat gesagt laqad imtatni hafidati und ich wollte sie nicht stören deshalb habe ich lange Sujud gemacht sallallahu alaihi wasallam jetzt wenn du ein wie gesagt sag immer wenn du ein oder auch einmal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhal min baytihi ist von seinem Zuhause reingekommen in die Moschee wo uqimat salah uqimat salah das heißt al muadhdhin qala Allahu akbar washhadu an la ilaha illa uqimat salah und bevor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar sagte tadhakkar bi annahu junub Er sagt, ja, ich bin Junub. Ich muss Ghusl machen. Hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Allahu azza wa jalla. Innama ana basharun yuha ilayhi. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innama ana basharun mithlukum yuha ilayhi. Innama ana basharun mithlukum yuha ilayhi. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innama ana basharun mithlukum ansa. Kama tansaw. Ich vergesse, genau wie auch vergisst. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat vergessen, dass Junub ist. Was hat Rasulullah so gebetet? Nein, nein. Der ist nach Hause gekommen, Ghusl gemacht. Die Sahaba, die haben nicht so, schau mal, Zeit. Zu spät. Nein, nein. Auf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gewartet, bis Ghusl gemacht hat. Und dann reingekommen, Allahu Akbar. Hinter ihm, Allahu Akbar, Subhanallah. Wenn du Imam bist, und machst du diese Sache, du sagst ja, ich bin Junub, ich muss Ghusl machen, Peitschen kriegst du. Na. Ich habe letztens ein Video im Internet gesehen von der Sheikh Hilary, in Medina. Na, okay. Der hat auch Iqam gemacht, hat der Tukbet Iqam gemacht, Und dann mittendrin sagt er, Intadiru. Und dann ist er gegangen, hat Wudu gemacht, ist zurückgekommen und danach hat er gesagt. Beste. Der darf nicht ohne Wudu machen. Er darf nicht ohne Wudu beten. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله عز وجل صلاتكم بغير طهور. الله عز وجل akzeptiert nicht von uns wenn du einfach betest ohne Wudu dein Gebet wird nicht akzeptiert und wir haben einmal gesagt dass Al-Madhhab Al-Hanafi sagt wenn du betest ohne Wudu und du weißt genau dass du ohne Wudu betest du bist ein Kafir ich habe das nicht gesagt Abu Hanifa hat das gesagt Das ist eine Beleidigung, dass du sagst, Allahu Akbar, du weißt genau, dass du kein Wudu hast und bist du ohne Wudu. قلت ليش هذا ماذا بحكي فيه سبحان الله. Ich meine nur, dass die Leute heutzutage, subhanallah, Khalik, auch die Leute, die mit uns beten, da haben kein Geduld mehr. Warum? Weil die in ihrer Akel nur Dunya ist. Wie kann sein, dass ein Imam mit solchen Sachen, obwohl das für Rasul passiert ist, obwohl er ein Prophet ist, und hat vergessen. Aber ein Imam, der kein Prophet ist, wenn er von ihm oder wenn das von ihm kommt, dann er kriegt immer also Strafe. Das geht auch nicht zum Handeln. Es gibt auch ein Hadith. Wurde gesagt, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: "Jannibu masajidakum, sibyanakum wa majaninakum." Das heißt, die Kinder, die dürfen nicht in Moschee reinkommen, mit uns zu beten, und auch Leute, die verrückt sind. هذا حديث ضعيف لا يتقوم به الحجة. Ein schwacher Hadith. Ein schwacher Hadith. Das dürfen wir normalerweise nicht solche Hadith auch nicht glauben. Wie kann sein, und wir haben die Hadithen, die sahih sind, dass Al-Hassan und Hussein und auch mehrere Kinder auch in Moschee sind und solche Hadithen akzeptieren. Das dürfen wir auch, wie gesagt, nicht akzeptieren. Al-Majanin, ich kenne eine Geschichte von einem Bruder, er hat gesagt, letzte Geschichte, inshallah, der ist in Marokko, also der ist von hier und dann in Marokko geflogen, in seine Stadt. Und der sagt, immer nach, ich höre Adam und neben uns ist eine Moschee. Ich höre Adam und neben uns eine Moschee. So 5 Minuten bin ich da. Aber wenn ich dahin gehe, ich finde immer Moschee zu. Subhanallah. Und was komisch ist, manchmal, ich sehe, dass Leute, also von Fenster, ich sehe Leute, dass die sind in Moschee, aber ich zu. Subhanallah. Hauptsache hat er gesagt, das ist für ungefähr 3 Tagen passiert. Ich gehe in Moschee, aber Moschee ist immer zu. Gleich nach dem Adhan zu. Und dann habe ich mit Muaddin geredet. Ich habe ihm gesagt, warum bitte ihr nicht oder wie? Er sagt, doch, wir beten. Aber vorgestern, wir waren beim Gebet und dann auf einmal kam ein verrückter Mensch rein und der hat den Imam getragen auf die Straße. Ein verrückter Mensch dort. Einfach reingekommen hat, der Imam ist auch im Dünen auf die Straße gestellt. Und sind wir ohne Imam. Was kann man machen? Deshalb jetzt gleich nach dem Adam 3-5 Minuten machen wir zu, damit er nicht reinkommt. Subhanallah, wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.